Weiß man, wie oft ein Herz brechen kann? Wie viel Sinne hat der Wahn? Lohnen sich Gefühle? Wie viele Tränen passen in einen Kanal? Leben wir nochmal? Warum wacht man auf? Was heilt die Zeit? Ich bin dein siebter Sinn, dein doppelter Boden, dein zweites Gesicht. Du bist eine kluge Prognose, das Prinzip Hoffnung, ein Leuchtstreifen aus der Nacht. Irgendwann find und lieb ich dich. Ich bin eine deiner Farben, kannst mich wählen, kannst sie tragen, kannst sie bleichen. Dir die kühnsten Träume ausmalen, werd dir erklären, wovon ich nichts verstehe. Ich bin dein siebter Sinn, dein doppelter Boden, dein zweites Gesicht. Du bist eine sichere Prognose, das Prinzip Hoffnung, ein Leuchtstreifen aus der Nacht. Irgendwann find und lieb ich dich. Das Leben fließt rot in unseren Venen. Ich servier dir es auf einem goldenen Tablett. Du holst mich aus dem grauen Tal der Tränen. Lässt alle Wunder auf einmal geschehen, dass mir Hören und Sehen vergehen. Ich bin Leuchtstreifen aus der Nacht. Ich find dich.